hebt den Arsch nanner. Presto Furioso, vivat, vivat. Bester Bert, Schwesterherz. Es geht was zum Glotzen, Protzen. Als wir als Klimperkinder durch ganz Europa touren fuhren, trug ich, wenn ich auftrat, immer den nämlichen Schockrock ganz à la mode. Ja, ich erinnere mich. Der war ein Präsent. Ich weiß von der Kaiserin. Doch dann hat er mir nicht mehr gepasst. Dumm, seither trag ich grau und hab's immer gehasst. Drum trag ich ab jetzt nur noch diesen hier. Genau derselbe Rock, nur größer. Sag schon, Kanaille, wie steht er mir? Seide, goldene Fäden, so ein Rock ist nicht für jeden. Die Welt wird sich die Augen reiben. Du bist ein Prinz und wirst es bleiben. Papa wird daunen, staunen, sehen Sie nur her, Per. Irgendwo kriegt er wieder Gusto auf eine Fahrt in die Geldwelt. Ab in die Kutsche und davon, Sohn. Bitte nehmt mich mit. Ja, doch, Mama. Wir werden wieder in Paris und London sein. Gott Lob und Dank, denn in Salzburg wird man zum Salzhals. Hier muss man buckeln, buckeln oder ein Schwein sein. Der Rock bringt Glück. Ich zieh ihn nie wieder aus. Bonsoir, mon père, sehen Sie, jetzt bin ich ein Glotzbratz. Wolfgang, wo bleibst du? Finden Sie meinen Schockrock nicht scheinfein? So kannst du nicht zum Fürsten gehen. Wo ist das her? Selber gekauft, mon père. Und woher hast du das Geld? Knall und Fall ein Spiel gewinnt. Was? Wieder einmal Glück gehabt. Du hast um Geld gespielt. Versammeln, gewonnen. Warum folgst du nicht? Potzapement, warum nicht ein kleines Spielchen ab und zu? Alle spielen. Wir sind nicht alle. Desto besser, besser, desto. Statt dich mit unnützen Leuten herumzutreiben, denk an deine Pflichten. Hast du die Serenade komponiert, wie der Fürst befahl? Herr Pierre, mon père, Sie werden bolz stolz sein auf mich. Wo ist sie? Im Kopf. Alles schon fertig komponiert, nur nicht notiert. Mir scheint, du willst mich in den Wahnsinn treiben. Der Fürst erwartet uns. Was stehst du da? Fang an zu schreiben! Gut, gut, warum nicht? Und zieh sofort den Rock aus. Wieso? Dies ist ein Kleidungsstück, das nur dem Adel zieht. Und mir ist recht, denn ich bin besser als die. Du schreibst und deine Schwester bringt den Rock zu.